Tenor tost wird der Liebste unter den Winden mir, weil der gute Fahrt verheißet. Geh aber nun, grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort wo am scharfen Ufer hingeht der Steg und in den Strom tief fällt der Bach. Gleich ist Tag und Nacht und Übung.